Matthes, der Maler. Eine Symphonie, die Paul Hindemith in jenen Tagen komponiert. Die Uraufführung wird am 12. März 1934 von einigen Sendern des Reiches übertragen. Sofort danach wird jede weitere Sendung verboten. Hindemith versteht diese Symphonie als Vorarbeit zu einer Oper um Matthias Grünewald, jenem Maler des Isenheimer Altars, der im 16. Jahrhundert wegen seines Engagements für rebellierende Bauern von den siegreichen Fürsten brutal bestraft wurde. Eine Rachsucht, die so ganz dem Geist der Nationalsozialisten entspricht. Am eigenen Leib müssen dies die Publizisten und Nazi-Gegner Karl von Ossietzky und Erich Mühsam erfahren. Sie werden im KZ zu Tode gequält. Anderen gelingt noch rechtzeitig die Flucht. Thomas und Heinrich Mann, Franz Werfel, Alfred Döblin, Erich Maria Remarque, Bert Brecht, Leon Feuchtwanger, Stefan Zweig, Kurt Tucholsky und viele andere mehr. Auch Paul Hindemith flüchtet vor der arischen Barbarei. Bis 1939 werden es über 60.000 Wissenschaftler, Künstler, Literaten, Musiker, Schauspieler, Regisseure, Journalisten und Politiker sein, die ihre Heimat verlassen müssen. Ein Aderlass, von dem sich das deutsche Geistes- und Kulturleben bis zum heutigen Tage noch nicht erholt hat. Nur wenigen gelingt es, im Lande zu bleiben und ihr Gesicht zu wahren. Dem Kabarettisten Werner Fink zum Beispiel.